Dicker, guck, wir bomben jeden. Der haut in dein Schädel rein. Und selbst wenn ich stotter, tötet jeder rein. Bam, Schlag, Schlag, Alarm, wenn ich aufdreh. Ich bringe die Straßen hier zum Brennen, wenn ich aufnehm. Rap am Leben halten heißt meine Alben kaufen gehen. Ich nehm es auf mit jedem, ihr könnt nach Hause gehen. Dieser Rap ist wie ein Chirr und er bumst jeden von euch Nutten weg, wenn er will, das ist kein Thema. Ein Fehler und der Boss gibt euch Aufriss. Guckt, wie der Junge kommt und jeden von euch auffrisst. Ihr schmeckt nach Abfall, ich bringe den Sound, der auf den Gang durch den Knast halt. A lässt den Beat brennen, Flammen auf dem Asphalt. Guck, wie der Bass knallt. Block Classic Nordwest, Boss Junge 1A. Z mit dem Mordsrap, guck, wie ich einschlag. Depp, das ist 4-3, 9 in dein Hirn rein. Ausnahme Jungs, ihr könnt nie so wie wir sein. Aha. G-Rap, AZ Brisk Fingers. Aus dem Light ans Licht. Rappers that's evil-minded, we leave you blinded, yeah. G the Hines, G the Connors, we major league and he the minor. Come off the barrel when you see the llamas. Street life, this is free advice, make everybody see. Nike und Bomberjacke, das ist 439. Diese beiden Jungs feuern ihre Monster-Attacke. Der Hannibal und AZ. Das ist Frankfurt, Wahrheit. Diese beiden Killer sind in Fahrt jetzt. Nike und Bomberjacke, das ist 439. Diese beiden Jungs feuern ihre Monster-Takte, Hannibal und AZ. Das ist Frankfurt, Wahrheit. Diese beiden Killer reden Klartext. Ton. Ich fütiere Ärsche mit geilen Versen, die krank flown. Ich hab die Kraft des Wahnsinns auf meiner Seite. Das merkst du jedes Mal, wenn ich deinen Arsch mit Reimen zerschneide. Die armen Neider steht da wie versteinert, weil ich brutale Phrasen dabei hab, an denen ihr Hasen gnadenlos scheidet. Denn ich zerstöre jeder und bring Wörter konkreter. Jeder, der sie hört, nämlich später den Terminator. Ist das B-O-Doppel-Z? Sie wollen Straße, sie hoffen es. Ich frag mich, who the fuck is that? Sie kreuzen unsere Wege, sind am Hayden, das ist cool. Ich frag mich einfach, who the fuck is that? Alors, on m'a dit que t'étais sa reproche. Maintenant, je peux t'assurer qu'il y a une accroche, yeah. Allez à vous, t'es au garde à vous. De face à pitre, c'est le hip-hop. T'as tabou, depuis le temps qu'on te brise. Toi et tes mélodies, toi vois tes monnaies. On cherche le procédé. Pourquoi c'est qu'on t'attire, sûr qu'on va pas te lâcher. Faudra bien finir, on pense nous t'en devenir. Guck, der Rest sind alle Kacke auf dem Junge. Glaub mir, sag die Wahrheit, Junge, und du kommst lebend wieder raus hier. Street Rap, keiner kann mir hier das Wasser reichen. Ich komme von unten bis nach oben, so wie Wasserleichen. Ich kann nur lachen über das, was du Kind dir gibst. Guck, ich bin der Shit, Junge, Arzt. Z-King im Biss, Realness, ich bring dir das. Ich brauch keinen Ghostwriter, gib man das Rap-Mutterficker, nämlich Großmeister. Junge, hör dir zu, heute am Stichtag. Du fliegst weg, weg, weil dein Wort kein Gewicht hat. Wir sind hier, töten Tracks und fragen, wer will was. Der Tag, an dem wir kamen, war der, als die Erde schnell stand. Das CSSO, keiner kann mich aufhalten. Kleine Kids an meinem Block können dich Pisser ausschalten. Ich kann's dir beibringen, trag bald ne Breitling. Dich zu ficken, kein Ding, du bist nur ein Kleinkind. Das ist die Kampfansage. Hani, fickst du alle deutschen Rapper? Kann man sagen, ihr seid out so wie Buffalos. Ich ermorde deutschen Gangster-Rap, jetzt geht der Schuss aus der Waffe los. Wir packen es an, die Leute können spüren, dass sie redet. Guck, wir leben es und fackeln nicht lang, like, oh. Das ist Blockfeuer, Blockfeuer, Blockfeuer, Blockfeuer, Blockfeuer, Blockfeuer. Everyone Azad. Zeit, die Freiheit zu erlangen, Liberation Time. Ihr macht Politik, aber Jugendliche geben keinen Fick, weil das Leben sie erstickt in den Abfucks. Und es geht ratzfatz, dass du auf den Straßen absackst. Brabus, AZ, wenn ich rap, Boss-Status, Frankfurt, Kampfsport, junge Kopf, kaputt, Wodka, Bull-Style, das hier fickt Köpfe, B.O., Mutterficke. Frankfurt am Main, Land, 439, Asphalt Inferno, Solo, Hannibal, Azadland, habt ihr verstanden, Land? P-O-Z-Z, ich misshandle deutschen Rap. P-O-Z-Z, ich misshandle deutschen Rap. P-O-Z-Z, P-O-Z-Z, P-O-P-O-P-O-P-O-Z-Z, ich misshandle deutschen Rap. Jetzt guck, wie ich jeden von euch nacheinander backpack. Scratch Rap, ich dreh durch, mach keinen Hack mehr. Komm ans Mic und du wirst vergewaltigt von dem Chef. Jetzt guck, dieser Pit hat wieder Blut geleckt und reißt alles weg. Pisser, besser du versteckst dich, glaub mir. Denn dieser Junge ist ein Raubtier im Blutrausch. Nordwest-Killer, wo die Faust wieder Zuhau, Axel, das ist das Label. Es gibt keinen, der uns stoppen kann. Wir setzen deinen Block in Brand.